Brodskys Akte von Horst Hensel und Heinrich Peukmann. Regie Klaus Wirbitzki. Muss denn immer hier rein, Manni? Immer diese muffige Kantine bei dem Fraß? Keine Zeit, Bärchen, keine Zeit. Auf dem Schreibtisch die Akten. Aber wir gehen mittags in ein Drei-Sterne-Restaurant. Bitte, meine Damen und Herren Täter, warten Sie noch ein wenig mit Ihrem nächsten Verbrechen. Die Herren von der Mordkommission sind beim Speisen. Was soll ein Wagenseil dazu sagen? Ja, nichts natürlich. Den habe ich hier noch nie gesehen. Der tut sich den Fraß nicht an. Du brauchst gar nicht überlegen, was du bestellst. Schmeckt sowieso alles gleich. So wie nach Maggi. Komm, hab dich doch nicht so. Ist doch ganz lecker. Heute gibt's gedeckt 3 Fischstäbchen. Na also, einmal den Fisch bitte. Gestern der Gummiflieger liegt mir jetzt noch quer im Magen. Wenn wenigstens der Kaffee schmecken würde. Herr Stenzel, schnell. Sie sollen dringend in die Apotheke an der Hochgarage. Der Apotheker ist tot. Gibt in dieser Stadt täglich 50 Tote. Wenn wir zu jedem hinrennen sollten, käme ich nie zum Essen. Ich würde glatt verhungern. Aber da stimmt was nicht, hat Ihr Chef, der Dr. Wagenseil, gesagt. Wissen Sie nämlich, woran er gestorben ist? Nee, natürlich nicht. Woher denn auch? An einer Überdosis Drogen. Da. Drogen? Ein Apotheker? Also was die alles geben? Danke also. Na, dann sind wir ja sowieso nicht zuständig. Das macht die Drogenfahndung. Nur los, Fischstäbchen! Ja, aber es gibt noch andere Spuren. Irgendwie merkwürdig alles. Herr Dr. Wagenseil meint jedenfalls... Wagenseil, wo ist er denn überhaupt? Warum sagt er uns das nicht selbst? Weil er außer Haus ist. Hat angerufen. Und woher? Aus einem Restaurant, glaube ich. Hier, ganz in der Nähe. Sag ich doch, Manni. Hätt's auf mich hören sollen, dann säßen wir auch da. Hätt uns keiner gefunden. Bloß Fischstäbchen, die könntest du da nicht kriegen. Na, hier ja auch nicht. Lass das mal mit dem Fischmädel. Ich muss mir erst eine Leiche ansehen. Können wir ja was aufbewahren. Ah, die Herren von der Mordkommission. Ja, und sogar der Meister Stenzel, hochpersönlich. Ist wohl Pause bei Borussia, dass Sie so viel Zeit haben? Na, Doc, vom Fußball verstehen Sie sowieso nicht. Also, wenn mal wieder einer Ihrer Starkicker ermordet wird, ne? Damit wir es ja schon mal hatten. Dann. Also, was ist jetzt? Irgendwer muss ja hier von Mord gefaselt haben, das Wagenseil uns schickt. Mord nicht direkt, aber hier ist was merkwürdig. Da, hier stimmt was nicht. Klar, wenn ein Apotheker an Drogen stirbt... Das meine ich nicht. Hier, Stenzel, schauen Sie sich mal den Arm an. Ich sehe nichts. Ja, bück dich doch mal. Ja, eben. Ein Junkie, der an einer Überdosis stirbt, aber nur einen kleinen Einstich hat. Gerade mal so ein Ratscher. Hier, da müssen aber schon genau hingucken. Mhm. Kaum der Rede wert. Kann uns denn sonst keiner was über ihn erzählen? Ja, hier. Komm mal schön mit. Oh, Entschuldigung. Ja, hier. Das ist der Mann, der ihn gefunden hat. Ist uns übrigens bekannt. Und wer sind Sie? Uffel. Wagner, also eigentlich... Schutzbereich Mitte. Oh, Idiot, ich meine doch den Zeugen. Also nochmal. Entschuldigung. Ulrich Feldmann, heißt aber Uffel. Ja, und weiter? Feldmann. Ja, also ich gehe da jetzt so rein in die Apotheke und da liegt er da. Und ich sag noch, was liegen Sie denn da so? Wann war das? So ein Stückchen nach eins, so nach Beginn von der Mittagspause. War aber noch offen. Also Viertel nach eins? Ja, das kann man so sagen, ja. Wieso nach eins, wo der Laden schon hätte geschlossen sein müssen? Ja, weil... Wieso sind Sie da noch rein? Weil ich Klosterfrau Melissengeist kaufen musste. Kaufe ich jeden Mittag, wie in meiner Kopfschmerzen. Um denn zu saufen? Ist billig und macht schnell blau. Herr Kommissar, ich... Wieso nach 1 Uhr? Ja, weil die Angestellten um 1 zur Mittagspause gehen und der Apotheker dann selber noch eine Zeit lang zu tun hat. Also, es hat sich so eingebürgert, dass ich immer so Viertel nach 1 kam, dann hat er mal was gegeben. Oh. Ja, weil die Angestellten mich immer so feindselig angeguckt haben. Guck mal an, der saubere Herr Apotheker verkauft regelmäßig eine hochprozentige Droge und das immer außerhalb der regulären Geschäftszeit. Nee, nicht immer. Sonntags nicht, außer er hatte Notdienst, ja. Außerdem musste ich den ja erst kennenlernen, also eigentlich erst so seit einem halben Jahr. Ist gut, Uffel. Da liegt also der Apotheker da, wo er jetzt noch liegt. Ja. Und du kanntest ihn also näher. Ja, was man so näher kennen nennt, wenn man sich jeden Mittag was kauft. Ne? Geredet haben wir eigentlich nie zusammen. Ich bin ja auch erst ein Jahr hier. Ich komme aus Köln, von der Tonplatte. Kennst also hier die Szene? Ja, und ich... Ob. Den sehe ich hier immer, wenn ich auf Streife bin. Wohnt bei Ganskes, da drüben. Ich hab Uffel gefragt. Das bin ich. Ja, also ich bin ja mehr so für mich so ein Einzelgänger. hab mit den Schlägertypen nicht viel am Hut. Ne? Ich hab sofort der Polizei gerufen, als Staatsbürger. Hab gewartet, sogar bis jetzt, bis sie gekommen sind. Und alles ohne... Melissengeist. Ja. Ist gut, Uffe, pass auf, wir brauchen deine Aussage fürs Protokoll. Komm mal in 2 Stunden aufs Präsidium, dann nehmen wir alles auf. Übrigens, mein Name ist Stenzel. Dann kann ich... Ulrich Feldmann, dann kann ich jetzt gehen? Sie können gehen. Bis zur Drogerie Kemper ist es ja auch nicht weit. Oh, was? Aber nur eine halbe Flasche, Uffe, ja? Die andere Hälfte nach dem Protokoll. Also gut, fragen wir inzwischen mal in der Nachbarschaft bei den anderen Geschäften hier in der Ladenzeile. Vielleicht wissen die was. Wie heißt der übrigens, der Apotheker? Borgmann, Herr Kommissar. Apotheker Borgmann. Na, Nanni? Schon mal dran gedacht, auf Computer umzusteigen? So einen wie diese hier? Nee, was ich privat schreibe, das schaffe ich noch mit der Hand. Ja, und mit einem Kugelschreiber? Sind ja nur die Striche auf deinem Bierdeckeln. Na, sind die Herren an einem Computer interessiert? Ich schon, aber deshalb sind wir nicht gekommen. Gestatten, Kriminalpolizei, hier unsere... Ach so. Ich ahne es, der Herr Borgmann. Ja, eine tragische Geschichte, sehr traurig, sehr. Ich kann es noch gar nicht fassen. Sie kannten ihn? Gut sogar. Sehr gut. Seit 5 Jahren sind wir hier Geschäftsnachbarn und in letzter Zeit, ich kann schon sagen, dass wir Freunde waren. Können Sie sich vorstellen, dass er was mit Drogen zu tun hatte? Drogen? Der Borgmann? Nie und nimmer. Ein Mann von Recht und Ordnung. Wie es nur noch wenige gibt, sehr wenige. Doch nicht so einer. Was heißt das denn? Ein Mann von Recht und Ordnung? Na, schauen Sie sich doch mal hier um, Herr Kommissar. Wie das hier aussieht. Gehen Sie mal hinter unsere Ladenzeile, hinter die Hochgarage. Als wir uns hier einmieteten, war noch alles in Ordnung. Sehr in Ordnung. Aber jetzt... Was jetzt? Der Straßenstrich und die Drogenszene ist ja ein und dasselbe. Haben sich in den Straßen hinter der Garage eingenistet. Ein paar Mal am Tag kommt der Krankenwagen mit Blaulicht, weil wieder einer nach einem Schuss umgekippt ist. Wiederbelebung, damit er am nächsten Tag hier widerstehen kann. Ich spritze in der Hand. Und die Prostitution, der ganze Autoverkehr mit den Freiern, dazu die Spritzen, die Präservative. Was meinen Sie, was hier alles rumfliegt? Müssen Sie von der Polizei doch wissen. Wissen wir auch. Ist aber nicht unser Ressort. Jedenfalls ist das hier kein Renommee für unser Geschäft. Nein, ein Renommee ist es nicht. Na, dann gehen Sie doch weg. Sie haben gut reden. Wohin denn? Solche Ladenräume so nah an der Fußgängerzone, sehr nah sogar, die kriegen Sie heute nicht mehr. Nicht mehr zu den Mietpreisen. Aber Sie haben ja recht. Wahrscheinlich wären wir schon alle weg. Alle. Wenn nicht der Apotheker Borgmann. Liebe Geschäftsfreunde, liebe Mieter unserer Ladenzeile. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich meiner Einladung gefolgt sind. Soweit ich sehe, sind wir tatsächlich bis auf einen... Dieser Imbissfritze natürlich! War doch klar, dass der nicht kommen würde. Ist doch selber so. Sind wir bis auf einen vollständig. Und auf den einen können wir gut verzichten. Nun, es ist Ihnen ja klar, weshalb ich Sie zu diesem Treffen gebeten habe. Wir haben ja alle diese merkwürdige Offerte des Kinokonsortiums erhalten. Abfindung von ein paar tausend Mark und dafür Kündigung unserer langfristigen Verträge mit der Mineralölfirma Filtra, die die Hochgarage mit unseren Geschäftsräumen gebaut hat. Es ist uns allen klar, dass man uns mit einem Butterbrot abfinden will. So eine Geschäftslage, dazu die langfristigen Verträge, die noch aus anderen Zeiten stammen, so etwas finden wir nicht wieder. Wohin man schaut, werden diese Zentren aus dem Boden gestampft. In Hamm das Allee Center, in Kamen ein Geschäfts- und Kinozentrum auf der grünen Wiese, das sie Carré nennen. Und immer muss der Mittelstand die Folgen tragen. Werden die kleinen Geschäftsleute übersehen, die doch auch, das wollen wir hier mal festhalten, ausreichend Steuern in den Stadtsäckel zahlen. Wie die Szene hier, die Drogenabhängigen und Nutten. Die evangelische Kirche als Grundstückseigner scheint schwankend zu werden. Sehr schwankend. Genau das ist es. Deshalb sind wir hier zusammengekommen. Die Szene ist nicht nur geschäftsschädigend für uns, sie könnte auch als Vorwand benutzt werden, uns loszuwerden. Wenn die Garage nicht mehr steht, könnte die Kirche argumentieren, dann können auch diese Damen und Dealer nicht mehr ungestört ihren Geschäften nachgehen. Und dann verschwindet die Szene, könnte die Kirche meinen, von unserem Grund und Boden. Deshalb möchte ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Wir sehen ja schon seit vielen Monaten, dass nichts geschieht. Dass die Polizei überhaupt nicht eingreift, um uns Bürger zu schützen. Und die Szene wird immer dreister. Kaum ein Geschäft, in das noch nicht eingebrochen wurde. Bei mir schon dreimal in den letzten Monaten. Dreimal! Deshalb wird es Zeit, dass wir uns selber helfen. Wir gründen die Interessensgemeinschaft Saubere Innenstadt und verpflichten einen privaten Wachdienst. Ein paar Monate lang teilen wir uns die Unkosten und sorgen auf diese Weise dafür, dass die Kriminellen endlich verschwinden. Denen muss Paroli geboten werden. Wir müssten heute einen Vorstand bestimmen, der unverzüglich in Verhandlungen mit solch einem Wachdienst eintritt. Wollen Sie das nicht machen, Herr Borgmann? Sie hätten unser Vertrauen. Sehr sogar. Und so eine Bürgerwehr ist jetzt hier aktiv? Natürlich. Sogar sehr erfolgreich. Dann könnte die Szene vielleicht aus Rache. Wie hat denn die darauf reagiert? Sauer natürlich. Sehr sauer. Die haben dem Borgmann und mir mal die Scheiben eingeschmissen. Ist Herr Borgmann denn als Sprecher in Erscheinung getreten? Natürlich, er hat ja auch alle Verhandlungen geführt. Aber was ist das denn mit der evangelischen Kirche? Wir haben doch da was von der Kirche erzählt. Was hat die denn damit zu tun, ne? Das fragen Sie die Kirche am besten selbst. In welcher Richtung die da mitmischt, das wird mich selbst brennend interessieren. Tut mir leid, Sie sehen ja, ich muss bedienen. Also, die Sache mit der Hofgarage, Sie müssen mir glauben, meine Herren, was da so alles passiert, das ist unserem Kirchenkreis unangenehm. Sehr unangenehm sogar. Und ich als Superintendent, wie oft mich die Presse deshalb schon befragt hat zu all dem und die ganzen Artikel darüber. Wozu befragt hat? Ich höre dann immer nur, dass Sie was damit zu tun haben. Aber was denn genau? Betreiben Sie etwa den Puff, sozusagen mit kirchlichem Segen, seid fruchtbar und mehret euch? Also bitte, Herr Kommissar, wenn ich bitten darf. Es gibt Scherze, über die ich nicht lachen kann. Wirklich nicht. Sie müssen wissen, er ist nicht mehr in der Kirche. Nur noch Mitglied beim BVB. Da verliert man schon mal den Überblick. Also, das Gelände mit der Hochgarage und den Gebäuden drumherum gehört der Kirche. Gehört uns. Es ist nur langfristig verpachtet an die Mineralölfirma Filtra. Und die hat die Geschäftsräume untervermietet. Das stand doch schon ein paar Mal in der Zeitung. Das muss Ihnen doch nicht unangenehm sein. Ist doch ein ganz normales Geschäft. Na ja, aber was daraus geworden ist, die ganze Szene und all das. Was all das? Na, eben das. Das eben. Es sind schon Leute deshalb aus der Kirche ausgetreten. Werfen uns Sodom und Gomorra vor, als könnten wir was dazu, als hätten wir die dahin gelockt. Sodom und was? Erklär ich dir später, Manni. Vielleicht hättest du doch nicht so früh aus der Kirche austreten sollen. Und nun auch noch ein Toter. War ja schon vorher peinlich, das alles, aber nun... Also glauben Sie nicht an Eigenverschulden, sondern an Mord? Also, das habe ich nicht gesagt. Wirklich nicht. Da halte ich mich raus. Das ist ganz allein Ihre Sache. Ich weiß nur, dass der Apotheker ein ehrenwerter Mann war. Sogar aktives Mitglied in unserer Gemeinde. Er war es ja auch, der diese Selbsthilfe... Diese Bürgerwehr. Ja, er hat diese Bürgerwehr organisiert. Das ausgerechnet so einer mit Drogen. Jedenfalls hatte sich durch sein Engagement einiges gebessert. Die Szene scheint sich zu verziehen. Und nun sowas. Wir hatten schon geglaubt, wir könnten alles beim Alten belassen. Das würde sich alles von selbst regeln. Aber warum diese Bürgerwehr? Plante denn die Kirche was gegen die Geschäftsleute? Na ja, es gibt da ein Angebot. Ich dachte, das wüssten Sie. Welches Angebot? Na, von einem Kinokonsortium. Die planen an der Stelle der Hochgarage und der Ladenzeile ein großes Kinocenter. 20 Kinos, dazu Geschäftsräume mit hochwertigem Verbraucherangebot, Luxusboutiquen und sowas. Mit Pachtverträgen zu verbesserten Konditionen für uns. Was Seriöses eben. Wo man dann nicht mehr selber bumst, wie jetzt in der Garage, sondern sich die Bumserei auf der Leinwand anguckt. Ganz seriös natürlich. Also bitte, Herr Kommissar, jetzt fangen Sie auch so an. Es gibt schließlich auch andere Filme. Künstlerisch wertvoll. Ja, ja, und die ausgerechnet in einem Kinocenter mit 20 Kinos, wo täglich Tausende hinkommen müssen, damit sich's rentiert. Wie steht denn die Mineralölfirma dazu, diese Filtra? Die müsste doch zustimmen, wenn es langfristige Verträge gibt, oder? Das sollten Sie sie besser selber fragen. Wir haben da noch keine konkreten Gespräche geführt. Also, meine Herren, ich hab's doch gewusst. Koscher ist diese Sache nicht. Ein Law-and-Order-Mann und dann Drogen. Das gibt's doch gar nicht. Bitte Sie. Dann bin ich mal gespannt auf die Obduktionsergebnisse. Ich bin sicher, dass ganz was anderes dahinter steckt. Weißt du vielleicht, Manni, wo unser Herr Dr. Wagensal war, als wir den Auftrag mit dem Apotheker kriegten? Was soll das? Ich meine, wir hätten doch vorher gern mit ihm gesprochen, bevor wir so blind in eine solche Sache reinstolpern. Genau das hätten wir. Und wenn du mich fragst, ich weiß sogar, wo ich war, meine Herren, im Chalet natürlich, neben der Rhein-Neuli-Kirche. Meinen Sie, ich tue mir diesen Kantinenfraß an, ich bitte Sie. Aber die Zeit, Herr Dr. Wagensal, die Zeit, während sich auf unseren Schreibtischen die Akten türmen? Ja, dann türmen Sie sich eben ein paar Minuten länger. Ja, wenn mir den ganzen Nachmittag über schlecht ist, kommt noch weniger dabei raus, ja? Ach so, naja, so wie man sieht. Ne? Manni, nur so kann man das sehen. Da stimme ich Herrn Dr. Wagensal völlig zu. Danke, Entschuldigung, ich muss mal auf die Toilette. Beeilen Sie sich bitte, Herr Bär. Also, ich fasse noch mal zusammen. Bitte, ja. Ein Apotheker ist gestorben, vermutlich an einer Überdosis Drogen. Ja. Dies gegen Mittag, so 12:45. Gefunden wurde Herr Dr. Wagensal. Tag, Herr Witzki. Gefunden wurde er von einem Stammkunden. Für Klosterfrau Melissengeist, die Polizei verständigt hat. Ja. Dieser Uffel ist ein harmloses Gemüt. Aha. Konnte nicht mehr sagen, als dass er den Borgmann eben gefunden hat und niemand sonst gesehen hat. Die Vernehmung der beiden Angestellten hat auch nichts ergeben. Die waren schon seit eins weg Mittag machen. Ja. Haben auch ganz sicher mit der Sache nichts zu tun. Mhm. So, da bin ich wieder. Sehr schön. Ja, und weiter, der Borgmann hatte nur einen einzigen Einstich. Ja. Der Mann hatte in seinem Viertel eine Bürgerwehr gegen die Szene, also Drogen und Prostitution, organisiert. Aha. Haben alle Geschäftsleute mitgemacht, bis auf einen. Den Imbissbudenbesitzer. Deine Kategorie Speisegaststätte, Manni. Gibt erste Erfolge. Ja. Die Szene verlagert sich, war ja auch notwendig, denn im Hintergrund gibt es ein Angebot eines Kino. Konsortiums. Ja, von solchen Kinofritzen. Ja. Ja. Wollen das Grundstück pachten, das der evangelischen Kirche gehört, zu höheren Pachtsätzen. Könnte interessant sein für die Kirche. Wir wollen doch nach den vielen Austritten die Kirchensteuern flöten gehen. Ja, die Zeichen der Zeit, ja. Und Ihnen die Szene lästig ist, passt nicht zu Ihrer Moral. Kommt nur darauf an, ob die Mineralölfirma diese Filtra mitspielt. Ja, und? Die spielt mit. Habe ich angerufen. Die haben kein großes Interesse an der Hochgarage, lohnt sich nicht mehr für sie, sagen sie. Ja. Macht ja jetzt die Kommune mit ihrer Tiefgarage unterm Friedensplatz. Man fühlt sich nur noch den Geschäftsleuten verbunden, weil da langfristige Mietverträge laufen. Aber wenn die gekündigt würden, also dann... Also nochmal die Ochsentour. Welches Interesse haben die Kinoleute? Warum macht der Imbissbesitzer nicht mit? Gibt's da eine Feindschaft? Und wie sieht's in der Szene aus? Gibt's Rachegefühle gegen den Apotheker wegen der Bürgerwehr? Sie, Herr Stenzel, gehen am besten zur Imbissbude, wo das doch Ihr Geschmack ist. Ach, Quatsch, Kino wäre mehr nach meinem Geschmack. Da geht mir nicht die Post ab. Was los? Ja, fast so wie bei Borussia. Ne? Ja, und Frauen. Frauen erstmal, die sind auch nach seinem Geschmack. Aha. Und warum nicht solche, die am Bordstein winken? Kann er ja gleich alle Termine machen. Imbiss, Kino und die Szene. Also bitte, wenn sich die Herren Kommissare vielleicht draußen einigen würden, ja? Gut. Geh hier mit, Manni. Nur aus alter Freundschaft. Sagtest du Freundschaft? Ja, genau. Also zuerst die Imbissbude. Hab ja noch nichts gegessen heute. Und schlechter als der Kantinenfraß hier kann's auch nicht sein. Ja. Aber vorher gucken wir uns im Viertel um. Ja, die Mädchen. Ich weiß. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Wagensal. Na, Carla, machst du immer noch deinen Hausfrauensex? Jacqueline, Herr Kommissar. Wie heißt sie doch Jacqueline? Jacqueline? Klar, ein Künstlername. Sollte ich mir auch mal zulegen. Na, was ist, Herr Kommissar? Wollen Sie mal? Drüben in der Garage am besten. Holen Sie doch Ihr Auto. Klein 50er, so richtig mit anpacken. Wenn wir uns beeilen, können wir noch die Parkgebühr sparen. Sonst kostet es 3 Mark mehr. Aber so ein junger Hengst wie Sie, der schafft das doch rucki-zucki. Später, Frau Carla. Der Manni hat nicht genug Moos in der Tasche, hä? Muss erst mal zu Hause ans Sparschwein. Erzählen Sie uns doch mal zwischendurch, was hier los ist. Ja, was soll hier los sein? Nix ist los. Ganz normal ist es hier. So wie überall, wo ich gearbeitet habe. Wo Sie gearbeitet? Also, hat doch Ärger gegeben. Geschäftsleute da drüben wehren sich. Haben Ihnen doch die Bürgerwehr auf den Hals gehetzt. Besonders dieser Apotheker. Alter Wichser, der. Überall fein Pinkel markieren und so tun, als wäre er die saubere Stadt, oder wie er das nennt. Dafür dann diese Klopper schicken, diese vom Security Service. Und die plötzlich dann hier auftauchen und so tun, als müssten sie Streit schlichten und dann erst so richtig draufhauen. Aber dann hier. Ja, was dann? Ja, heimlich hier angeschlichen kommen, der Wichser. Wegstecken wollen und aber noch um 10 Mark streiten. Der kam zu dir? Haben Sie was bemerkt bei ihm? Bemerkt? Was denn bemerkt? Den seiner ist nicht dicker und nicht länger als die anderen auch. Also, ich. Ich meine, ob er verändert war, ob er vielleicht... Drogen, meint mein Kollege Carla. Ob er unter Strom stand. Unter Strom? Der? Aber der doch nicht. Hat immer eine Fahne, riecht nach Bier. Kommt ja immer samstags oder sonntags. Kam, Carla, kam. Nur ist er tot. Lag da in seiner Apotheke. Einfach so tot. Tot? Das ist auch wieder schade. Um den Stammkunden ist es immer schade. Werden sowieso immer weniger. Können Sie sich denken, dass vielleicht einer von hier, der da ein wenig nachgeholfen hat? Den? In seiner Apotheke? Wäre doch Blödsinn. Mensch, Mani, was hast du da für einen Jüngsten bei dir? Wenn! Also! Wenn! Dann hätten wir das doch besser hier gemacht. Wenn er wieder gekommen wäre, kleiner Verkehrsunfall, weil er so fickerig gefahren ist. Nee, von hier war das bestimmt keiner. Also halt trotzdem die Augen auf, Jacqueline, ne? Und ruf uns an, wenn dir was auffällt. Na, Hänschen, wie laufen die Geschäfte? Kommissar, wenn Sie mich so fragen, ich hab nichts dabei. Nur was für mich, was ich so brauch am Tag. Hast du Muffe gekriegt jetzt, wo die Bürgerwehr aufpasst, was? Ja, Muffe nicht direkt, Herr Kommissar. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das gefällt. Ja, und lügen tust du ja nicht, stimmt's? Herr Kommissar, ich weiß nicht, was Sie wollen, wenn es eine Leibesvisitation ist. Nee, danke, heute nicht. Erzähl mir mal lieber was über den Apotheker. Ja, hab ich schon von gehört, Herr Kommissar. Blöde Sache, ne? Gerade jetzt, wo ja sowieso nicht mehr viel läuft. Wo es hier nur so am Wimmeln ist von Bullen und Wachheinis. Willst du damit sagen, dass ihr damit nichts zu tun habt? Auf keinen Fall haben wir was damit zu tun, auf gar keinen Fall. Aber der hat in der Einstichstelle von einer Nadelhänschen so eine, wie ihr sie immer habt. Ja, da will uns einer was am Zeug flicken, Herr Kommissar, dass wir hier weiter unter Druck kommen. Und so ein Wochenendfixer, könnte der vielleicht es gewesen sein? Ja, auf gar keinen Fall. Einen Fixer kenne ich doch auf 5 Kilometer. Hänschen, du weißt, wenn du mich anlügst, eine kleine Kontrolle mal zwischendurch und du bist wieder im Hotel ohne Klinken. Ja, ich weiß, Herr Kommissar, Sie müssen das nicht dauernd wiederholen. Ich sage Ihnen doch immer, was ich weiß. Aber diesmal war das keiner von uns, das müsst ihr doch wissen. Das passt nicht in unser Konzept. Wir sind froh, wenn wir hier alle in Ruhe arbeiten können. Sagen Sie es ruhig, hier arbeiten ja alle. Der eine, danke, Herr Feldmann. Sie haben uns zwar nicht viel helfen können, aber unterschreiben können Sie das Protokoll jetzt trotzdem. Habe ich dann auch gemacht als Staatsbehörde. Oh, wie du das sagst, ey, als Staatsbehörde. Ja, hast du wirklich niemanden gesehen, Uffli? Mann, mir kannst du das sagen. Und? Was? Uns kann er sagen, nicht nur dir, wir sind auch noch da. Das sehe ich wieder auf dem Tisch rum so aus, überall Mayo-Gematsche. Da weiß ich immer, dass du auch da warst, wenn ich wieder wegwische. Das ist sein Job als Budenbesitzer. Aber er will wohl nichts sagen, der Uffel. Uffel, willst du doch nicht, ja? Ja, weil ja nichts war, wirklich. Weil rein gar nichts war. Ich würde ja selbst gern jemanden erkannt haben. Vielleicht, dass es doch mal eine Belohnung gibt. Bei uns in Köln, auf der Domplatte. Ach da Gott, das schon wieder. Hör auf mit deiner Domplattenplatte. Dann hör doch wieder ab nach Köln, wenn da so schön war, auf deiner geliebten Platte. Geht nicht mehr. Da haben die doch so Reviere, die Händler. Und weil ich doch nur Melissengeist, also ja, so keine richtigen Drogen. Ach so, ne? Da liegt der Hund begraben. Du hast so viel mitgekriegt. Und selbst warst du sauber, er ist gefährlich, du bist eine heiße Kiste. Und dann bist du weg aus Köln, raus da, stimmt das? Sonst wäre er doch nicht hier. Ja, weil dann die Neuen gekommen sind. Wollten auch auf den Markt, nämlich die Russen. Ne? Und da mussten die sich ja durchsetzen. Und die anderen wollten aber nichts abgeben vom Markt. Besonders die Kurden. Und dann gab's Zoff. Aber die Russen waren viel brutaler. Die waren so was von brutal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, die Russenmafia, oder? Ja, dann haben die mich gepackt. Ich sollte für die dealen, weil ich doch jeden gekannt habe. Die waren aber viel brutaler als die Kurden und die Deutschen. Entweder ich würde für sie dealen, oder sie würden mir das Ding abschneiden und mich zunähen. Hinten. Boah, dann wär's ja arbeitslos. Und hier ist halt etwa besser als wie in Köln. Noch, ja, aber hier kommt halt erst noch. Ist ja bis jetzt hier ganz harmlos. Ist genau wie in Köln. Hast du wohl noch nicht gemerkt, du bist falsch am Platz. Das Revier ist hier noch sauber. Ist noch lange nicht die Bundesstraße. Guck mal, wer da kommt. Das meine ich auch. Noch gilt hier. Aber kann sein, dass der Borgmann der Anfang war und dass ich dann demnächst wieder umziehen muss. Wer kommt denn da? Die beiden Bullen. Also ab durch die Mitte. Komm, mach die Fliege, zieh ab, komm. Ach los, du Scheiße. Weg. Das gucken wir uns jetzt mal an. Tag, dir ja. Tag alleine. Soll ich dir was mitbestellen, Bärchen? Was gibt's denn hier? Na, alles, was lecker ist. Bratwürstchen, halbes Hähnchen, Pommes rot-weiß. klar. Alles, was im Gourmet wie dir so schmeckt. Fischstäbchen sind wohl nicht dabei, hä? Also, ich hätte gern zartes Rumpsteak. Das haben wir hier nicht. Aber hier gibt's Currywurstkes. Die besten hier. Bin weit und breit bekannt dafür. Kommen sogar welche aus der Nachbarstädte, um die hier zu essen. Na gut, dann eine Currywurst. Ja, mir auch. Und dann hätte ich gern ein paar Fragen an Sie. Da sind wir von der Kripo, was? Na, haben wir schon gedacht, dass Sie kommen. So, das haben Sie sich gedacht? Und warum, wenn ich fragen darf? So, hier die Currywurstkes, extra scharf für Sie. Ja, war doch klar. Als ich da von Borchmann hörte, der plötzliche Tod, diese merkwürdige Drogengeschichte. Das weiß ja jeder, dass wir nicht das beste Verhältnis hatten, oder? So, das geben Sie also zu. Ja, da gibt's überhaupt nichts zuzugeben. Das ist bekannt wie meine Currywurstkes. Aber warum gab's Streit zwischen Ihnen? Also, der Borchmann, ein bisschen Wissen, das war so ein ganz korrekter, immer Ruhe und Ordnung. Nichts, was seine Geschäfte stören durfte. Ne? Den passte das ganze Umfeld nicht. Der wollte die Leute hier vertreiben, die rumlaufen. Jetzt, ne? Und warum haben Sie sich nicht an der Security dieser Bürgerwehr beteiligt? Wenn die Kirche das Angebot der Kinoleute annimmt, dann ist Ihr Laden doch auch weg. Der ging doch haarscharf gegen meine Kunden, von denen ich lebe. Haarscharf gegen die. Ich kann mich doch nicht daran beteiligen, dass meine Kunden verhauen werden. Das wär doch völliger Blödsinn. Ja, klar. Der eine für Ruhe und Ordnung, der andere für Unruhe und Unordnung. Hauptsache, stört die Geschäfte nicht. Also, na, hören Sie mal, so können Sie das doch nicht sehen. Hier treffen sich die, um die sich sonst kein Arsch kümmert. Die können hier miteinander quatschen und was essen. Wir sind fast wie so eine große Familie. Kannten Sie die Reibekuchenbude an der Münsterstraße, oder direkt neben der Bahnunterführung? Oh ja, lecker. Ja, das war auch so eine Bude. So ein Treffpunkt für alle, die am Rand der Gesellschaft stehen. Da hat so ein Dortmunder Dichter aus dem Norden sogar mal was drüber geschrieben. Ganz schönes Gedicht. Aber jetzt habe ich doch den Namen vergessen. Wie ist der denn nochmal? Ja, dann sind Sie ja sowas wie ein Sozialarbeiter. Hä? Sollten Sie mal Unterstützung beim Sozialamt beantragen. Also, Herr Kommissar, ich weiß, Ihr Kollege da, was ist das überhaupt für einer? Der geht in die Oper. Ja, so, das haben wir schon gleich gemacht. Ja, ja. Aber der Borgmann, wie hat der darauf reagiert, als Sie nicht mitmachten? Er hat mir ein paar Mal das Ordnungsamt auf den Hals gehetzt. Die sollten mal kontrollieren, wie meine Küche aussieht. Das reinste Salmonellen-Mutterschief wäre das, hat er gesagt. Dann müssen Sie doch furchtbar sauer auf ihn gewesen sein. Ach, was? Bei mir ist alles in Ordnung. Die hatten nie was zu beanstanden, die vom Ordnungsamt. Ich hätte gerne eine Bratwurst. Ja, ja, komm gleich. Können Sie sich denn vorstellen, dass der Borgmann irgendwas mit Drogen... Achso, nee, beim besten Willen nicht, der doch nicht. Deshalb war ich doch gleich so stutzig. Ne? Dann wäre er ja einer, der auch mal hierher gekommen wäre. Aber ich muss rüber, Herr Kommissar, Sie sehen ja. Dann möchten wir zahlen. Wie viel macht's denn? Für Sie nix, Herr Kommissar. Für Ihren Kollegen 2,80. Also 1,40 für jeden. Krieg ich heute noch was? Ja, ja, ich komme ja schon. Was ist denn mit der Bratwurst? Ja, die kommt da. Mensch, Manni. Guck mal. Der Kerl, der kommt mir bekannt vor. Den kenn ich irgendwoher. Ach was, seit wann hast du Freunde in solchen Speiselokalen? Von einem Freund habe ich nicht geredet. Ich meine, dass ich den schon mal gesehen habe. Irgendwie kommt mir das Gesicht auch bekannt vor. Tatsächlich. Ich glaube, den habe ich auch schon mal. Kino ist wieder in, meine Herren von der Kripo. Das sage ich Ihnen. Jedenfalls bei den jungen Leuten. Die wollen auch nicht immer zu Hause vor der Glotze rumhängen. Zusammen mit ihren Alten, die sich nichts mehr zu sagen haben. Spannendes Actionkino. Das ist es, was die jungen Leute wollen. Das liegt im Trend. Genau, ich gehe auch gern rein und spannenden Film sehen. Ja eben, bisschen Bum-Bum, Peng-Peng. Hast ja den Tag über nicht genug davon. Aber dann gleich 20 Kinos, rentiert sich das denn? Ja, da müssen noch Tausende kommen. Und warum gerade dort, auf dem Gelände der Hochgarage? Das Gelände ist ideal. Zentrumsnähe, S-Bahn-Anschluss, gleichzeitig genügend Parkplätze gegenüber an den Berufsschulen und der Volkshochschule. Das wird ein Mekka für Kinofans, sage ich Ihnen. Ich bin sehr optimistisch, dass ich das rechne. Oh, das sehen die Betroffenen aber ganz anders. Mag sein, aber unser Konzept hat Zukunft, sage ich Ihnen. Das sichert Arbeitsplätze, viel mehr, als bisher dort angeboten werden. Und für die Geschäftsinhaber haben wir glänzende Abfindungen. Unser Konzept bietet allen nur Vorteile. Und überlegen Sie mal, wie es da jetzt aussieht. Haben Sie sich da mal umgesehen, meine Herren? Sodom und Gomorra, sage ich Ihnen. Sodom und was? Ach, Sie sind auch in der Kirche aktiv? Na, dann werden Ihnen die Verhandlungen mit denen ja nicht schwerfallen. Wie man das so sagt, Herr Kommissar, Sodom und Gomorra, wenn es drunter und drüber geht. Mein Gott, Sie nehmen es aber auch genau mit den Wörtern. Damit fängt's an. Damit fängt es an. Wenn man mit den Worten nicht mehr genau ist, sagt schon Konfuzius. Können wir? Kannten Sie eigentlich den Apotheker? Ja, ich habe natürlich die Zeitungsberichte gelesen von seiner Bürgerwehr. Ein ehrenwerter Mann, ganz klar. Muss irgendwie die Nerven verloren haben. Nicht ganz unverständlich bei dem Stress, den er sich da gemacht hat. Und seinem Missverständnis unserem Angebot gegenüber. War der Sache wohl nicht mehr gewachsen. Tja, ein Apotheker, der Drogen nimmt, wie Sie sagen, irgendwie unglaublich. Richtig komisch klingt das. Aber der kommt ja auch gut ran an all die Sachen. Mit Ihren Kinos wird das ja jetzt aufhören, stimmt's? Darauf können Sie sich verlassen, meine Herren. Das hätte der Apotheker auch noch eingesehen. Drogen und der Strich, die passen nicht zu uns. Wir sind für eine... Saubere Stadt, sauberer, wissen wir schon. Dafür sind ja jetzt viele. Stimmt wirklich was nicht, Herr Dr. Wagen. Ja. Da muss ich Ihnen recht geben. Kein Mensch glaubt, dass der Drogen nahm. Und wenn er nun an einer Überdosis gestorben ist, dann... Ist er nicht, lieber Herr Stenzel, das ist er nicht. Mir liegt seit heute Morgen das Obduktionsergebnis vor. Ist er nicht? Aber woran ist er denn dann gestorben? Das will ich Ihnen sagen, an einem Herzmittel. Der Mann war schwer herzkrank, wusste aber keiner. Hat sich selbst therapiert mit einem ganz starken Mittel. Digitoxin heißt das. Wenn man dann nur ein bisschen überdosiert und mal vergisst, dass man morgens schon eine genommen hat und noch eine oder zwei hinterher schluckt, das kann schon reichen. Ist dann, weiß ich gar nicht warum ich gestern meine Fischstäbchen abstehen lasse. Ja, nicht so eilig, Stenzel, nicht so vorschnell. Der Angriff mit der Spritze auf ihn bleibt doch. Nur wissen wir jetzt, dass die Spritze leer war, dass er gar nicht sterben sollte. Also nur ein Denkzettel verpasst kommt. So ist es, Herr Bär, so ist es. Der hatte wahrscheinlich gerade die Apotheke schließen wollen, da muss einer reingekommen sein. Wir haben ja keine Einbruchsspuren gefunden. Und der hat ihn ein bisschen bedroht. So, jetzt bist du dran, sollst mal sehen, wie das ist, so ein goldener Schuss, wenn du uns nicht in Ruhe lässt. Oder? Also doch die Zähne. Oder die Kinotante. Ja, ja. Der Apotheker hat ja Erfolg mit seiner Bürgerwehr. Und das beste Argument, dass die Kirche ihrem Plan zustimmt, fiel langsam aber sicher weg. Oder deine Kirche. Die könnten die neuen Pachtverträge gut gebrauchen. Was du immer hast mit dem Kino, nur weil du selber nicht reingehst. Ist doch eine tolle Idee, 20 Kinos, direkt in der Innenstadt. Jedenfalls besser als Carla mit ihrem Hausfrauensex. Und es gäbe auch viel weniger Arbeit für uns. Ich gehe rein, Mann, ja. Ich gehe auch ins Kino, nicht so oft wie du, das stimmt. Und wenn, dann in die Programmkinos, hinten im Norden, ins Roxy vor allem. Da gibt's dann Filme mit ein wenig Niveau. Bei dem einen die Füße einschlafen, das ist genau wie in deinen Opern. Wenn ich vielleicht fortfahren darf, ja. Wegen des Überfalls hat sich der Apotheker aufgeregt. Sein schwaches Herz hat er nicht mitgemacht. Da hat er noch ein oder zwei Tabletten Digitoxin geschluckt. Mit dir gehe ich nicht essen. Und das hat dann gereicht. Bitte. Entschuldigung. So oder ähnlich muss es gewesen sein, das meint auch der Arzt. Tja, ich glaube, ich kann Ihnen die Ochsentour ein zweites Mal nicht ersparen. Oh, nee. Bitte, bitte, meine Herren. Also das Kinokonsortium, sagen Sie, läuft denen denn nicht die Zeit davon. Dann die Szene. Ja, ich weiß jetzt, das war... Was denn, der Brodsky war's. Kein anderer als der Brodsky. Der hat den Apotheker bedroht. Mensch, dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Wer war was, bitteschön? Ja, der Brodsky! Stenzel, haben Sie mal einen Taschentuch? Stenzel, den musst du doch auch kennen. Den wir an der Imbissbude gesehen haben. Hab ich doch gesagt, dass ich den kenne. Mensch, das stimmt, hast recht. Zum ersten Mal heute. Ganz schwerer Junge ist das. Alles auf der Latte, was man so haben kann. Schwere Körperverletzung, Raubüberfall, Erpressung. Er hat doch damals gedroht, den Kollegen, der ihn hinter Gitter gebracht hat, umzubringen. Und den Richter, glaube ich, auch. Aha. Mein lieber Mann, dass der schon wieder raus ist. Gut 10, 12 Jahre muss das her sein. Mit dem ist nicht zu spaßen. Gut, also dann auch dieser Brodsky und vielleicht sogar die Kirche. Ach ja, ja, ja, und die Bürgerwehr. Wie heißen die eigentlich? Security Service. Mhm. Danke, ich hab's verstanden. Ich lasse mir vorsichtshalber Brodskys Akte kommen. Mal sehen, wie das genau war damals. Kann ja nicht schaden, ne? Also, meine Herren, das geht jetzt wirklich zu weit, das verbitte ich mir. Man kann ja zur Kirche stehen, wie man will, und ich kritisiere sie gelegentlich auch. Selbst ich. Aber mit Mord? Nein, damit haben wir nichts zu tun. Es gibt da ja auch noch, wenn ich das mal sagen darf, die Botschaft des Evangeliums. Und da steht, du sollst deinen Nächsten lieben, nicht ihn umbringen. Dann hat der Apotheker mit der Bürgerwehr sie nicht gestört? Ja, überhaupt nicht. Gut. Die Sache ist uns insgesamt peinlich. Das ist kein... Renommee. Gutes Bild, das die Kirche da abgibt. Und wir wissen auch noch nicht, was wir machen sollen. Das Angebot einerseits, die Verträge mit den Geschäftsleuten andererseits. Alles sehr anständige Leute. Sehr anständig. Aber wenn wir entscheiden, dann ganz offen, dann für alle nachvollziehbar und nicht hinten herum. Und schon gar nicht mit einem Mord. Mord? Also doch. War ja zu erwarten, dass sowas passieren musste. Liegt der denn nicht auch in Ihrem Interesse, Frau Weber? Also so war das nicht gemeint, Herr Beer, so nicht. Ich meinte, das war eben zu erwarten, dass da mal was passiert. Das musste so kommen, bei den Leuten, die sich da rumtreiben. Aber die Leute müssen Ihnen doch wunderbar ins Konzept passen. Sind doch Ihre besten Argumente, dass die Kirche an Sie verpachten soll. Neben Ihrem finanziell besseren Angebot natürlich. Sah doch schon so aus, als hätte die Bürgerwehr Erfolg. Also bitte keine Unterstellungen. Für uns spricht unser Angebot sonst nichts. Auf irgendwelche zufälligen Hilfen sind wir nicht angewiesen. Bei uns läuft alles seriös. Also ein bisschen wundere ich mich schon. So eine elegante, hübsche, dazu noch blond gelockte Frau. Wie bitte? Und dann ein knallharter Geschäftsmann, Geschäftsfrau, die nur so mit Millionen jongliert. Wie passt das zusammen? Tja, Frauen kommen jetzt nach vorn. Das wird Ihnen noch öfter begegnen. Alles andere sind Vorurteile. Die muss man revidieren. Vom Kino hat er auch keine Ahnung. Rennt dauernd in die Oper. Oh, wie verführerisch sind Frauenherzen. Kein Wunder, wenn der die Entwicklung nicht mehr begreift. Das, was Sie da singen, Herr Stenzel, ist aber auch das alte Frauenbild. Und Schiefers auch. Gehen Sie denn privat ins Kino? Nein, natürlich nicht. Job und Privatleben, das muss man trennen. Ich gehe auch gern in die Oper. Na prima. Dann gehen wir demnächst mal zusammen. Warum nicht? Wofür Sie sich alles interessieren? Gibt welche, die interessieren sich nur für Fußball und Kino. Für Kriminalgeschichten interessiere ich mich auch. Allerdings nur für ganz Ausgefallene. Sie sind also der Boss der Bürgerwehr? Ja, genauer gesagt der Einsatzleiter des Security Service. Ja, ist doch wichtig, den einfachen Bürger und die seriösen Geschäftsleute hier zu schützen. Vor allem am Abend. Da muss man immer präsent sein, um die Szene zurückzudrängen. Ich meine, anders als die Polizei, das... Moment mal. Stenzel. Gottmann, ne? Ja, mit Stenzel hast du ganz schön abgenommen. Ach, das ist ja ein Ding. Und wie ist der Erfolg? Ja. Sehr gut. Meine Jungs räumen auf. Diesen Kleindealern und Zuhältern muss man mit Härte begegnen. Ja, dann mischt man die erst auf. Hatte der Borgmann schon weit weg. Aber den gibt's ja nicht mehr, leider. Guter Mann. Von denen sollte es viel mehr geben. Du weißt ja sicher, dass der vermutlich jemand nachgeholfen hat. Ja, ja. Hab's gehört, Herr Kommissar. Was glaubst du, wer dahinter stecken könnte? Die Szene natürlich. Wer denn sonst? Die wollen sich wehren, Rache üben. Das kennt man doch von denen. Ich war doch auch mal bei euch. Weißt du noch, Nordwache. Ja. Naja, jetzt bin ich beim privaten Sicherheitsdienst. Hör mal, da kannst du mehr verdienen. Viel mehr. Oh, gute Polizisten kann ich immer gebrauchen. Wie wär's, Stenzel? Keine Lust, ne? Nee, danke. Kann mir die Kinokarte und meinen Platz bei Borussia noch von meinem Beamtengehalt leisten. Nee, Herr Kommissar, mir ist nichts aufgefallen. War alles so wie immer. Willst du eine Currywurst? Hamburger wären mir lieber. Drei Hamburger, bitte. Für mich nicht. Meinen kannst du selber essen. Ist nur alles ein bisschen ruhiger geworden. Klar, Bürgerwehr sorgt für Ruhe. Für Ruhe? Für Fotos sorgt die. Für gestochen scharfe Fotos. Fotos? Was denn für Fotos? Ach, Fotos von den Freiern, die plötzlich anonym mit der Post bei deren Familien auftauchen. Verraten den Ehefrauen, was ihre Kerle heimlich machen. So was spricht sich rum. Deshalb bleiben viele weg. Sind schon einige Mädchen woanders hingezogen. Drüben, Richtung Steinplatz. Und die verschickt die Bürgerwehr? Na klar, wer sonst? Über die Autonummern kriegen die die Adressen raus. Muss da irgendwas ziehen. Zwei Hamburger, bitte schön. Komm, Bärchen, sei kein Spielverderber. Na gut. Immer noch besser als der Kantinenfraß. Ich hätte gerne Currywurst und Pommes rot. Alles klar. Nee. Ich komme nachher noch mal wieder. Hey, Brodsky, bleib doch. Lauf doch nicht weg. Wir können uns doch ein bisschen unterhalten. Nee, keine Zeit. Kann hingehen, wo ich will, oder? Liegt was gegen mich vor? Nee, noch nicht, Brodsky, noch nicht. Na also, ja, dann will ich nicht stören. Kennst du den Carla? Ja, er treibt sich seit kurzem herum. Immer allein? Ja, immer. Nee, das heißt einmal nicht, da war eine Frau bei ihm. Ein schickes Weib. Passte gar nicht zu dem. War sie blond? Weiß ich nicht, war schon zu dunkel. Würdest du sie wiedererkennen? Nee, dazu war es erst recht zu dunkel. Und außerdem achte ich mehr auf Kerle, Herr Kommissar. Das verstehen Sie doch, oder? Also der Potski ist seit einem Jahr wieder frei. Ist ganz unauffällig seitdem. Lebt mit einer Frau zusammen, aber wovon, das weiß keiner. Ja, ja. Aber immerhin ist eine Zeit lang beobachtet worden wegen der Drohung. Nichts Auffälliges. Hm. Sieht ganz so aus, als wäre aus einem schwarzen Schaf ein Lämmchen geworden. Aha. Wie das so ist in der Welt, kennen wir. Aber dieser Sicherheitsdienst, der ist auch nicht astrein. Die Sache mit den Fotos. Ob der Rottmann da wirklich alte Kontakte zur Polizei hat? Das lässt sich rauskriegen. Welche Nummer haben Sie? Welche Autonummer, Herr Dr. Wagenseil? Autonummer? AAP 116. Warum fragen Sie? Moment, der Kollege wird das jetzt mal klären. Verstehe. Stürmer? Rottmann hier. Hört mal, Kollegen, könnt ihr mir kurz sagen, wer das Auto Anton Paula 116 fährt? Seid doch mal so nett und schaut nach, unter alten Kollegen. Ja, Moment mal, Rottmann, Moment, Augenblick. Moment mal, Rottmann, das geht zu weit. Also, nein, den Namen kannst du nicht kriegen. Den Namen kannst du nicht kriegen. Nein, Rottmann, nein. Na gut, dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Ja, kommt drauf an, Rottmann. Kommt drauf an. Was haben Sie denn da gemacht, Herr Stenzel? Also, so kriegt der Rottmann als ehemaliger Polizist die Adressen der Freier vom Strich raus und schickt dann deren Ehefrauen... Gestochen, scharfe Fotos. Also, wieso denn gestochen? Das ist ja unerhört, finde ich das. Und dann mit meiner Autonummer, meine Herren. Was soll denn der Beamte jetzt von mir denken? Ist doch egal, der wird dicht halten. Aber wir wissen jetzt, woher Rottmann die Adressen kriegt. Ja, und was soll das mit dem toten Apotheker zu tun haben? Der war es doch, der den Rottmann beschäftigt hat. Und der Rest mit den Adressen, das ist doch Kleinkram, ja. Kleinkram gerade? Haben Sie sich furchtbar besorgt um Ihre Adresse? Ja, zu Recht. Also gut, ich werde den Abteilungsleiter anrufen und das mit dem Rottmann unterbinden. Die Beamten kriegen eine Abmahnung, ja. Aber wenn da nun solche Fotos auftauchen und es Ehekrach gibt, vielleicht sogar drohen mit Scheidung, dann kann manch einer richtig wütend werden. Stand doch in der Zeitung, wer die Bürgerwehr engagiert hat. Und dann hat der den Borgmann bedroht, ja? Das sind doch bloße Spekulationen, das ist doch keine Spur. Nee, wir haben nichts Konkretes, nichts Handfestes. Vielleicht doch, ich habe nämlich einen Plan. Einen Plan? Du? Was denn für ein Plan? Ich gehe in die Oper. Sagen Sie, Frau Weber, unsere Opa, die kann sich doch sehen lassen, oder? Mhm. Ach, die Sopranistin ist hervorragend. Eine so klare Stimme, auch bei den tiefen Tönen. Ach, werd ich ihn wohl finden, der Liebe mir verhieß, der schmeichelnd mich betörte und treulos mich verließ. Man darf nicht Geschäft mit Interesse verwechseln. Mit den Kinos verdiene ich mein Geld, aber meine Freizeit ist nicht nur Kino. Ja. Die Oper, das ist doch mal was anderes. Also, mein Kollege, der wird es wohl nie mehr kapieren. Wie wäre es, wenn wir noch was essen gehen? Keine schlechte Idee. Ich habe jetzt richtig Hunger. Wie wäre es denn mit dem Chinesen in der Kaiserstraße? Ah, da hat mich eine bessere Idee. Geheimtipp. Also, kannte ich bis vor ein paar Tagen auch noch nicht. Na dann lasse ich mich überraschen. Ja, in der letzten Saison hatte ich ja sogar eine Vormiete, aber musste ich wegen der zu vielen Termine auslassen. Kam immer was dazwischen. Ich schaff das auch nicht. Regelmäßige Termine, die sind bei mir nicht mehr drin. So, da werden wir. Wo denn? Ach doch nicht hier in diese Pommesbude. Ja klar, hier gibt's die besten Currywürste in der ganzen Stadt. Nach Don Giovanni in so eine Bude. Oh, sollten Sie sich überraschen lassen. Ich hab da auch erst Vorurteile. Und will man da alles treffen kann? Ja, gucken Sie mal, der Uffel, alter Bekannter, ja, und der Herr Brotzki. Nee, danke, ohne mich. Ich gehe auch nicht in die Konzerte von Herbert Grönemeyer, da brauche ich auch keine Currywurst. Gucken Sie mal, da kommt er raus. Ey, Brotzki, komm doch mal her, ich will ihn mal vorstellen. Oh, ach du alter Bullenspitzel, lass mich in Ruhe! Ja, guck doch mal, Brotzki, so eine charmante Dame. Liede, was fällt Ihnen ein? Was? Sind Sie verrückt? Aber Sie kennen ihn doch. Nehmen doch zu, dass Sie den Brotzki kennen. Der ist ja weggezischt wie eine Rakete, als der Sie sah. Ach, hören Sie auf, ich kenne hier niemanden. Haben Sie gehört? Niemanden! Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun und mit Ihnen auch nicht mehr. Lassen Sie mich los! Sollte wohl eine Falle sein, Sie hinterlistiger Bulle. Also bitte, bitte, ja? Nun warten Sie mal, ich fahre Sie schon noch nach Hause. Nein, von solchen wie Ihnen lasse ich mich nicht nach Hause bringen. Fährt ja von der Ranol die Kirche aus den Straßenbahn. Und lassen Sie sich nicht mehr bei mir sehen. Die kennt den Brotzki. Ist ganz sicher, die kennt den. Dann hat sie ihm auch den Auftrag gegeben. Ja, da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Mhm. Kleiner Denkzettel für den Borgmann, weil die Zeit davon läuft, weil's drängt mit den Kinoneubauten. Na, da war die Oper doch zu was Nütze. Wenn das so ist, bin ich auch dafür, dass er erhalten bleibt. Banause! Frauenschänder! Also bitte, meine Herren, anstatt zu streiten, sollten wir lieber Brotzki suchen, ja? Mhm. Wenn stimmt, was Herr Bär annimmt, dann wird es höchste Zeit. Ja, sagen Sie, wo kann man den denn finden? Vielleicht sollten wir mal Rottmann fragen, der könnte doch mit seiner Truppe... Moment mal, der Rottmann... Mensch, dass ich darauf nicht gekommen bin. Na klar, der Rottmann. Worauf nicht gekommen, Herr Stenzel? Hier, Chef, lesen Sie mal Brotzkis Akte, wer den zur Strecke gebracht hat. Der Rottmann, der war das. Genau, und wie der das gemacht hat, war damals in aller Munde. Hat den Brotzki über einen V-Mann nach hier gelockt, hat ihm einen Püster zum Kauf angeboten, ganz schwere Knarre. Und als Brotzki kam, war das ganze Viertel abgeriegelt. Aha. Ratzfatz war der weg. Ja, war doch eine tolle Idee. Ja, aber dann hat er einen Fehler gemacht. Dem V-Mann hinterher die Knarre zurückzugeben. Das darfst du nicht, Bärchen, als Polizist an Kriminellen eine Knarre geben. Das ist verboten. Weiß ich. Die hätte er einziehen müssen. Ist dann in Ehren aus dem Polizeidienst verabschiedet worden. Also deshalb jetzt der private Sicherheitsdienst. Also irgendwie ungerecht. Und hier im Protokoll steht's wörtlich, was Brotzki damals gesagt hat. Ja, ich lese. Ich bring dich um, Rottmann. Dich mache ich kalt, wenn ich wieder raus bin. Das wirst du bezahlen. Und dieses miese Verräterschwein, dein V-Mann, der auch. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ja, Mensch. Mensch, wenn die sich begegnen, wenn einer weiß, wie die zueinander stehen, der muss für seine Tricks nur den Brotzki engagieren und warten, bis der auf Rottmann trifft. Mensch, wenn das einer gewusst hat. Für Kriminalfälle interessiere ich mich auch. Allerdings nur für ganz Ausgefallene. Der Täter, den man von selbst los wird. Mann, Bärchen, kapier doch endlich, sofort zur Hochgarage. Der kam plötzlich angelaufen. Ich denke, was ist das für einer? Da stand er plötzlich vor mir. Ja, du kennst so die alte Geschichte. Als ich ihn sah, da wusste ich gleich, was er will. Wer hat zuerst geschossen, du oder er? Das ist doch keine Frage, Mensch. Du weißt doch, womit er mir gedroht hat. Soll ich warten, bis der mir über den Haufen tot geht? Kommissar, tot. Da hat er Kopfschuss. Aus 5 Meter in Entfernung. Er hat auch eine Pistole, 4 Schüsse fehlen. Sieht nach Notwehr aus, Herr Kommissar. Rottmann, du Blödmann. Hast du das nicht bemerkt? Ihr solltet zusammentreffen, der Brotzki und du. Du solltest ihn umnieten. Und jetzt sind alle Spuren verwischt. Welche Spuren, Mann? Ich verstehe ihn nicht. Ich hab den nur gesehen, da lief der alte Film ab. Da hab ich sofort... Naja, nun kommt das Kinocenter todsicher. Das duldet die Kirche nicht mehr. 2 Tote in 2 Tagen müssen die Geschäftsleute doch einsehen. Das geht der Kirche zu weit. Wo bleibt denn da die Botschaft der Nächstenliebe? Wir Idioten, dass wir nicht früher drauf gekommen sind, ein paar Minuten nur. Dann hätten wir jetzt den Brotzki. Und den würde ich in die Mangel nehmen. Das hat er noch nie erlebt, du. So würde ich den. Was machen wir jetzt mit der Kinotante? Kannst ja hingehen. Kannst ja fragen, ob sie den Brotzki kennt. Wird dir das schon erzählen, wahrheitsgemäß, so eine seriöse Geschäftsfrau wie die ist. Also nix mehr. Was denn? Carla hat die Frau neben Brodsky nie erkannt. Brodsky erzählt nichts mehr und auch der Apotheker schweigt sich aus. Tja. Aber der hat sowieso nie alles gewusst. Was soll man denn noch tun? Ja, also nun nicht den Kopf hängen lassen. Sie waren ja dran, meine Herren. Ganz nah sogar. Es ging nur um Sekunden, also keinen Vorwurf. Und Sie kriegen ja jetzt Ihr Kinocenter, Herr Stenzel, wenn das kein Trost ist. Für mich nicht. Dafür fehlt Ihnen allerdings der Imbiss. Müssen Sie sich schon umstellen, nicht mehr so viele Currywürstchen. Oh. Ja, und Carla? Jacqueline? Stenzel, was passiert mit der? Ja, die geht am besten in Pension, ist sowieso besser für Sie, die mit Ihrem Hausfrau... Vorsicht, bitte, bitte nicht hier, ja? Ich kann das nicht mehr hören mit der Szene. Alles so Sodom... Und Gomorra, ich weiß es jetzt. Hab noch eine alte Bibel von meiner Oma gefunden. Aber dieses China-Restaurant, Herr Dr. Wagensal, auf der Kaiserstraße... Oh ja, das kenne ich. Ausgezeichnet. Ja. Ganz ausgezeichnet. Und die Peking-Ente dort, hervorragend. Die muss man allerdings 2 Tage im Voraus bestellen. Dann wäre das doch was für die Mittagspause. Und nicht mehr dieser Kantinenfraß. Ich würde sagen, das wäre auch was für jetzt. Ach. Wissen Sie was? Ich lade Sie ein. Das war eine Art Trostpreis. Ja, weil Sie so nah dran waren. Was meinen Sie? Und dann reden wir mal in aller Ruhe über Kultur. Mit diesem Opernpinkel? Mit diesem kulturellen Plattkopf? Also bitte, beim Essen geht das alles viel ruhiger. Sie werden sehen, meine Herren, bei dem Essen, da lässt es sich trefflich über Kultur streiten. Naja, wenn Sie sehr meinen. Trefflich. Ja, eigentlich lässt sich nur beim Essen über Kultur. Ja. Also, meine Herren, ich bitte Sie, mir zu folgen. Dies ist eine Festnahme für 2 Stunden. Einspruch wird nicht geduldet, ja? Brodskys Akte von Horst Hensel und Heinrich Peukmann.